Hallo, herzlich willkommen zum Antcast Episode 612 Chip und Newsmangel. Ja, letzteres ist ja nichts Neues, ja, und Chipmangel, naja, seit 2 Jahren kämpfen wir ja auch damit. Und das würde ich mal sagen, verschlimmert das ganze Problem noch. Denn in den letzten Monaten oder eigentlich schon ins letzte Jahr ist die technische Entwicklung da ziemlich stark aufgehalten worden. Manche finden das ziemlich gut. Aber ich kann auch immer nur davor warnen, zu denken, dass es eine Lösung ist, wenn die Technik nicht weiter voranschreitet. Ganz im Gegenteil, weil mit den momentanen Techniken machen wir den Planeten kaputt. Also muss es was Besseres geben, was Neues, neue Entwicklungen, die eben auch im Hinterkopf haben, dass der Planet geschont werden muss. Also das ist klar. Also ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen sollte. Ja, das fängt schon allein von der Plastikproduktion an, solange die auf Erdöl basiert. Kann man das Thema abhaken, dann müssen wir was anderes erfinden. Das geht aber nur mit großen Anstrengungen, so einfach ist das nicht. Ich weiß nicht, vielleicht haben die Leute auch immer, sind die Leute der Meinung, die Wissenschaftler können so alles aus dem Ärmel schütteln, was gerade gebraucht wird. Ja, also Plastik und Öl, zack, da ist es. Ne? Verbrenner ohne Benzin, zack, da ist es. Weiß nicht, irgendwie. Und vor allem auch eine Lösung, die dann auch nachhaltig ist. Ne? Wie das aussehen kann, haben wir ja gesehen. Jetzt sag nur E-Fuels, die größte Idiotie, die ich jemals gehört habe, aus einem ganz einfachen Grund. Das ist nicht machbar, mittelfristig, ganz einfach. Das Elektroauto ist da, es funktioniert, es muss nur noch akzeptiert werden, fertig. Ein anderes Problem gibt es damit nicht. Und die E-Fuels, das ist eine Fantasterei momentan, die gibt es so nicht. Einen Vorgeschmack haben wir ja schon mal bekommen durch das E10. Ja, jetzt wird ja wieder diskutiert, dass der Bio-Anteil, der da drin, also 10 E10, ne, ist ja Zusatz von Biokraftstoffen, wie zum Beispiel das Rapsöl, die wären ja klimatechnisch, naja, nicht ganz neutral, aber besser. Ja. Aber das Ganze hat man dann ganz schnell gesehen, dass das eine Katastrophe ist. Das ist genau das Gegenteil bewirkt von dem, was eigentlich passieren sollte und sogar in einigen Regionen dazu Nahrungsproblemen führen kann, weil dann die Bauern eben nur noch Raps anbauen, statt was zu essen. Ja, also was richtig ist, meine ich. Das sind schwierige Sachen und das sollte man doch eigentlich denken, man lernt draus, aber es zeigt eben auch, so einfach geht das nicht. Wir können nicht jedes Problem einfach lösen, ohne dass wir vorher massive Anstrengungen unternehmen im technischen Bereich, um eben dorthin zu kommen, etwas tatsächlich zu ersetzen. Beispielsweise auch der Fusionsreaktor wird ja immer wieder genannt. Ja, kennt es noch von früher dann, naja, ich sag mal, hat man gesagt, ah ja, ist jetzt nicht so schlimm, wenn wir jetzt so viel Energie verbrauchen. In ein paar Jahren haben wir Fusionsreaktoren, dann ist es sowieso kein Thema mehr. Also machen wir weiter wie bisher. Ja, falsch. Ja, falsch. Bis heute, es gibt keinen funktionierenden Fusionsreaktor. Wir sind noch weit davon entfernt, einen funktionierenden zu haben, wenn es überhaupt geht. Ja, also das sind ja immer noch Grundlagenforschungen, die da betrieben werden. Und da hat man in der Vergangenheit eben zu wenig gemacht. Das hätte viel stärker gepusht werden, damit wir eben nach vorne kommen bei diesen Themen. Aber wie gesagt, so ist es. Und dieser Chipmangel ist eine Katastrophe für die technische Weiterentwicklung. Ja. Privatpersonen, Firmen, Produzenten, alle begnügen sich jetzt auf einmal mit dem, was noch irgendwie zu haben ist. Alle scheuen die Entwicklung von neuen Sachen. Und das ist äußerst übel. Weil, wie gesagt, wir sind jetzt nicht an einem Punkt, wo wir sagen können, unsere Technik ist gut genug, wir müssen nicht weiter produzieren, das belastet die Umwelt zu stark. Nein, nein. Wir sind gerade in einem Punkt, wo eine unglaublich große Belastung für unseren Planeten durch die aktuelle Technik stattfindet. Und da muss sich Änderungen ergeben, da muss ganz, ganz schnell sogar Änderungen passieren, dass wir da aus diesem Sog zumindest etwas rauskommen können und die Belastung weiter verringern können. Egal. Problem ist, Chipmangel ist ein Problem für die ganze Welt. Nicht nur für die Technikfans, sondern auch für die normalen Menschen wird es langsam zu einem Problem, weil auch normale Güter für Leute, die von Technik null Ahnung haben, die sich auch null dafür interessieren, verknappt werden dadurch. Ja? Also Elektroautos beispielsweise, hab's eben schon mal gesagt, ist eine gute Lösung erstmal. Ja. Aber probiert jetzt gerade mal ein Elektroauto zu bekommen. Also die Wartezeiten sind teilweise lächerlich. Manche Firmen sagen auch gleich heraus, nee, Chipmangel und so weiter, also wir können in frühestens 2 Jahren können wir eins liefern. Dann denke ich schon, hier, ne, was soll denn das? Das ist ja einfach ein Ferrari zu bekommen als ein Elektroauto. Das ist schon wirklich heftig. Und das seht ihr, was das auch dann für Auswirkungen haben kann, wenn die Verbrenner nicht schnell prozentual abnehmen auf den Straßen, dann haben wir ein großes, großes Problem. Und das wird momentan ziemlich gebremst durch diesen Chipmangel. Gerade jetzt, wo das Sprit so teuer wird, ja, oder ist, da hätten viele Leute gesagt, okay, jetzt machen wir einen Schritt. Also die, wo es zumindest können. Ja, das ist wieder ein anderes Thema. Das ist natürlich eine ganz andere Sache, klar. Aber die, wo es können, die hätten dann oder haben von der Tendenz eigentlich auch schon gefragt. Ne? So, wie geht das? Können wir jetzt eins bekommen? Ja, und dann wurden die oftmals vertröstet und gesagt, nö, also tut mir leid, geht nicht. Ja. Ja. Und jetzt sagt Taiwan, dass Malaysia möglicherweise helfen könnte in dieser globalen Chipkrise. Wie denn das? In Malaysia schlummern große Produktionskapazitäten, wo auch taiwanesische Firmen darauf setzen. Ja? Und die können es kaum noch abwarten, bis Produktion in Malaysia wieder stärker angefahren wird. Warum hängen die jetzt hinten dran? Klar, wegen den Corona-Bestimmungen. Übrigens auch Taiwan ist davon stark betroffen und das alles führte dann eben auch zu diesem Chip-Mangel. Ja, und sobald jetzt die malaysischen Firmen da wieder die Produktion drastisch hochfahren können, wird auch Taiwan seine Liefermengen, vielleicht noch nicht ganz, aber nahezu erreichen können. Ja. Das ist also in Taiwan, da sitzen sehr viele Produktionsstätten, die jetzt eben anlaufen müssen wieder. Und da hoffen jetzt alle drauf. Es ist auch so, dass Microsoft hier auch, Microsoft, für mich ist das schon ein und dasselbe. Nein, Intel natürlich, ja. Intel hat ja auch angekündigt, dass diese malaysische Chip Packaging Blend, ja, also erweitert wird. 7 Milliarden US-Dollar sollen da investiert werden. Das heißt, auch hier wird klar gezeigt, dass es besser werden soll. Und das setzt eben der taiwanesische Wirtschaftsminister, genau, Wang Meihua, drauf, dass eben hier diese Chipknappheit global etwas sich verbessert, sobald eben in Malaysia es wieder richtig rund gehen kann. Aber man darf sich ja nichts vormachen. bis 2023 wird es kaum möglich sein, das alles wieder wettzumachen. Ja. Und hoffen wir mal, dass sich nicht weiter verschlechtert mit der Corona-Situation in diesen Ländern, sonst wird das auch noch länger dauern. Dann kann es auch noch bis 2024 dauern. Das wäre eine Katastrophe übrigens. Ja. Also die Technikwelt hält den Atem an, ne? Seit 2 Jahren. Und jetzt wird es langsam Zeit, dass die Firmen wieder anfangen zu produzieren. Ja. Es ist halt, man sieht es, die asiatischen Länder, bis vielleicht auf Japan, ja gut, Japan ist auch nicht so schlimm, aber bis auf Japan kommen eigentlich die asiatischen Länder relativ gut weg, weil sie eben harte Bestimmungen haben. Ist sicherlich nicht überall durchsetzbar. Taiwan, Malaysia, das sind durchaus relativ abgeschlossene Ökosysteme, die können da natürlich anders agieren. So ist das zum Beispiel im europäischen Land, das ist nicht einfach so möglich. Da gibt es innereuropäisch ja keine Grenzen mehr innerhalb der EU im Schengen-Abkommen. Da kann auch nichts abgekapselt werden oder sonst was. Und dann ist die Verbreitung eben auch wesentlich schwieriger zu stoppen. Ne? Aber wie auch immer, das sind eben diese Probleme, die hier jetzt angegangen werden müssen von den malaysischen Produktionsfirmen und Taiwan. Jetzt fragt ihr euch, wieso, was hat das eine eigentlich mit dem anderen zu tun? Ja, ganz klar, Taiwan hofft, dass eben diese Lieferungen sich entspannen, weil sie selbst eben auch dieser Nachfrage nicht mehr nachkommen können. Und sie sind quasi verzweifelt, suchen die jemanden, der quasi die Welt mit Chips versorgen kann, außer ihnen noch. Vielleicht sollte das auch mal Überlegung geben, dahingehend, dass man, naja, vielleicht nicht die Chip-Produktion auf ganz wenige Länder verteilt, sondern vielleicht etwas größer ansetzt, damit eben, naja, so etwas nicht so einfach passieren kann. Ne? Ein Land ist im Lockdown und die Welt bekommt keine Chips mehr. Das ist schlecht. Naja, war ja nicht nur ein Land, muss man ja auch mal sagen. Die vernünftigen Länder waren eigentlich alle im Lockdown. Google Pixel 6a Retail Box, die ist aufgetaucht. Also eine Verkaufsbox ist aufgetaucht und natürlich seht ihr darauf das Google Pixel 6a. Und noch was ist bekannt geworden dadurch? Es kommt mit Android 13. Mhm. Das heißt auch, es wird noch etwas dauern, bis es Google Pixel 6a raus ist. Wenn sich das bewahrheitet, dann braucht man eigentlich vor Ende dieses Jahres auf das 6a gar nicht erst zu hoffen. Das wird dann also noch dauern. Mhm. Das ist aber sehr, sehr interessant, was da auf uns zukommt. Bisher sind ja einige Gerüchte schon durchgesickert sozusagen. Mhm. Im Leak heißt es also 6,2 Zoll Display, was relativ klein ist für die momentane Gerätegeneration. Ne? Und 2 12 Megapixel Kameras und 5000 mAh Akku. Kein 3,5 mm Klinkensteckeranschluss mehr. Ja, und der Rest ist eben, ja, vom Design her scheint es, was auch absolut logisch ist, so zu sein, dass es eben diesen Kameravisor hat da. Ne? Wieso, wie eben die normalen Pixel jetzt auch aussehen, sieht es eben auch aus. Ja? Also die Pixel 6-Reihe wird da alles optisch ziemlich gleich handhaben. Nur eben die verbauten Komponenten sind dann doch etwas anders da beim 6a. Ja, Xiaomi, zu denen komme ich später auch nochmal, aber die haben jetzt auch ein Smart Display 10 offenbar in Vorbereitung, denn dieses Gerät hat bereits eine Bluetooth-Zertifizierung überstanden und somit dürfte es nicht mehr lange dauern, bis das Teil auf den Markt kommt. Ein ein 10 Zoll Display, ja, mit entsprechenden Ausstattung wahrscheinlich in Europa und den USA entweder mit Google Assistant oder Amazon Alexa Support. Das wird sich dann zeigen. Und klar, Bluetooth dürfte ja klar sein jetzt, ne? Wi-Fi Support, USB-C soll es haben als Anschluss. Mal gucken, was das Gerät dann an zusätzlichen Sonderfunktionen kann. Aber erstmal, was ist es? Natürlich ein Home Assistant mit 10 Zoll Display. In China hat es übrigens einen eigenen Voice Assistant, den Zhao Ai Voice Assistant. Ja, viel cooler Name als hier Google Assistant oder sowas. Ne? Und jedenfalls. Dieses Gerät ist zu positionieren in so Amazon Echo Show, ja, oder in Google Nest Hub mit Display eben. Ja. So, vom Design her sieht es eher aus wie so ein Retro-Gerät. Ja, so ein, was mir besonders gut gefällt, dieses Future Retro Design. Ja. Ja. Oder Retro Future Design. Ne? Das guckt euch mal UFO an, ne? Also diese Fernsehserie UFO, ne? Aus den 70ern. Ne? Da werdet ihr sehen, was ich meine. Die haben nämlich die Zukunft quasi, ne? Haben die gezeigt. So wie zum Beispiel dann 1980 oder 84, ne? Dann die Technik aussieht. Und da haben sie ganz futuristische Sachen gemacht. Ja, fantastisch. Manche Sachen sehen bis heute leider noch nicht so aus. Sind halt ein bisschen langsamer in der Entwicklung geworden. Ne? Und manche Sachen sind natürlich schon ganz anders. Deswegen Retro-Future. So hat man sich also in der Vergangenheit die Zukunft vorgestellt. Jetzt ist das Design aber Retro. Cool, ne? Ja. Aber so dieses Design ist absolut faszinierend, meiner Meinung nach. Und dieses Display, Smart Display 10 von Xiaomi, das könnte einfach so auf dem Tisch bei der Fernsehserie UFO stehen. Das wird nicht weiter auffallen. So. Und wird sich genau einfügen in das Design. So. Richtig cool. Ja, das Preis ist noch nicht bekannt und natürlich auch noch nicht, ob das wirklich dann rauskommt. Es wird aber vermutet, dass das auch bei uns eben erscheint. Also rauskommt in China, klar, aber ob das in Europa rauskommt, ist noch nicht klar. Aber man geht wirklich davon aus, dass es auch auf dem globalen Markt erscheinen wird. Und Preise müssen wir dann halt noch abwarten. Ja, das OnePlus Nord 2T. Ich habe ja schon mal letzte Woche drüber gesprochen, dieser Wahnsinn, was bei OnePlus gerade abgeht mit den verschiedensten Modellen. Also die gehen da den Weg von Xiaomi und Samsung, für jeden Furz ein neues Modell. Und das macht mich sehr, sehr nervös. Ich habe ja das OnePlus Nord 2 5G. Und jetzt kommt das Nord 2T raus und ein paar Monate später soll das OnePlus Nord 3 rauskommen. Ja, also ich habe langsam Angst um die Updates. Ja. Ja. Und dann lese ich hier noch, das 2T soll dann auch noch in Dimensity 1300er Prozessor haben. Das wäre natürlich ein großes Upgrade zum OnePlus Nord 2 5G. Also wenn das stimmt, MediaTek 1300 ist nochmal eine ganze Ecke schneller. Ja. Vielleicht habe ich diese T-Bezeichnung auch verdreht letzte Woche. Das ist nämlich keine abgespeckte Version, sondern eine verbesserte Version. Von daher ist es logisch, dass auch der Prozessor dann etwas schneller ist als eben in dem OnePlus Nord 2 5G ohne T. Aber das Modell kommt auch mit 8 GB RAM, 128 GB Storage und eine Version mit 12 GB RAM, 256 GB Storage. Und 4500 mAh Akku, 80 Watt Fast Charging soll das Teil haben. OxygenOS 12 soll gleich mit drauf sein. Und ja, Und ich muss mal gucken, die Kameras, also 6,43 Zoll AMOLED-Screen mit 90 Hertz Bildwiederholfrequenz und 50 Megapixel, genau, 50 Megapixel Sony IMX 766 Sensor, nicht schlecht, und eine 8 Megapixel Ultraweitwinkelkamera und 2 Megapixel Monochromkamera. Also dieses Array ist einfach so dieses Standard, wobei man mit der 8 Megapixel Ultraweitwinkel, naja, nur begrenzt was anfangen kann. Die 2 Megapixel Monoaufnahme, also ach ja, ist okay. Dann kann man sagen, man hat eine Triple Kamera drin. Gut, so viel zu dem, aber es macht mich immer nervöser, auch die Modellausstattung. Jetzt hat das ein 1300er Prozessor drin. Gibt es eigentlich noch ein Gerät mit 1200er MediaTek Prozessor bei OnePlus? Langsam kriege ich echt kalte Füße hier mit den Updates, wirklich. Ne? Also ich kann nur hoffen, dass die das nicht so leicht in Vergessenheit geraten lassen, zumal ich ja auch noch doppelt aufpassen muss. Ich habe ja die Pac-Man Edition und die ist ja von der Firmware etwas anders als die no, als das normale OnePlus Nord 5G, Nord 2 5G, denn da sind ja diese Pac-Man-Komponenten und Goodies drin. Zum Beispiel schon der Einschaltscreen ist lustig gestaltet und da müssen die speziell für dieses Gerät ein Update bringen, sonst wären das ganze Pac-Man-Theming, also von der Firmware her, ne, zum Beispiel auch wenn ich Ladegerät anschließe und so weiter, wäre dann weg. Das wäre also überhaupt nicht so toll. Ich habe schließlich das waren ungefähr ja 100 Euro mehr bezahlt, nur damit es die Pac-Man Edition ist. Und wenn das jetzt auf einmal von der Software her nicht mehr die Pac-Man Edition wäre, nee, nee, nee, nee, nee. Ne? Also, ihr seht, ich bin da schon wieder am Rotieren, was zu erwarten ist, weil ihr wisst ja, ne, ich stelle mir das so vor, hier sind, was weiß ich, 20, 30 Entwickler, die haben früher für ein Gerät die Software angepasst, jetzt haben die 10, 15 Geräte, für unterschiedliche, und dieselben Entwickler müssen jetzt für alle Geräte diese Software anpassen. Kann man eigentlich nicht vorstellen, dass das so schnell gehen wird wie früher bei den OnePlus-Geräten in Zukunft, wenn es so viele verschiedene Geräte geben. Tja, ja, naja. Wollen wir mal ab. So Sachen bin ich eher pessimistisch, weil, ja, kennen ja die Firmen. Ne? Updates sind eh nur Todeskapital. Realme hat übrigens einen Smart TV Stick. Ja. Jetzt zumindest. Mit HDR10 Plus, 60 Frames pro Sekunde und Android TV 11. Und der erscheint jetzt in Indien. Ob der zu uns kommt, weiß ich nicht. Aber er ist zumindest mal von den Leistungsdaten her sehr, sehr interessant von dem, was er kann. Ja, HDMI 2.0 Standard zwar nur, aber trotzdem, ja, 4K-Support, das ist nicht schlecht. Und auch die interne Ausstattung, ja, 8 GB Storage immerhin. Für einen Stick ist das gar nicht so übel. 1 GB RAM, Quad-Core ARM Cortex, A35. Und ich denke, ja, da wird schon einiges möglich sein mit dem Android TV. Und wenn das hier von der guten Bildqualität dann eben auch tatsächlich hält, was es verspricht, dann könnte das wirklich sehr interessant werden. Google TV ist ja immer eine ganz interessante Plattform geworden. Da gibt es auch natürlich Amazon Prime Video, Netflix, Disney Plus und so weiter. Kann man alles über Google TV quasi nutzen, ja. Aber eben auch YouTube, und zwar nahtlos integriert, natürlich ist sie auch ein Google-Produkt, ne? Nahtlos integriert und viele andere Sachen, viele andere Apps gibt es da, die eben installiert werden können, auch Spiele, die man dann direkt über Android TV zocken kann. Also gar nicht so schlecht, wenn da so ein kleiner Stick rauskommt, der das dann eben kann. Und ja, gut, Preise von Realme, Ja, also für den indischen Markt liegen die vor. Also es sind zwei, also wird vermutet 2.999 indische Rupien und das wären 36,16 Euro. Lassen wir das mal 39 Euro sein und dann wäre das schon ein ziemlich guter Preis für so einen 4K Android TV Stick, oder? Das wäre super, wenn der zu uns kommen würde, glaube ich. Könnte man jede Menge alte TV-Geräte und übrigens auch Computermonitor, das vergessen ja viele, ne? HDMI-Anschluss am Computermonitor, kein Problem. Android-TV-Stick rein und ihr habt ein TV-Gerät, also ein Android-TV-Gerät. Wunderbar. Coole Sache. Ja, und das wäre dann ideal. Können wir alle alten Geräte ganz locker upgraden hiermit. Gut, was haben wir denn noch? Realme GT Neo 3 hat jetzt ja den Verkauf begonnen in China und am Launch Day sind bereits über 100.000 Stück verkauft worden. Bei diesen super Preisen wundert mich das natürlich überhaupt nicht. Die Preise, Moment, gehen von $314 bis $424, chinesische Währung umgerechnet. Und 6,7 Zoll AMOLED-Display, 120 Hertz Bildwiederholfrequenz und der super hochgelobte Dimensity 8100 Chip ist da drin. Das heißt, man muss nicht Angst haben, dass einem das Ding wegschmilzt in der Hand vor Hitzeentwicklung. 80 Watt Charging-Kapazität ist auch nicht schlecht und 5000 mAh Akku, das muss man schon sagen, richtig gute technische Daten zu diesem Preis und kein Wunder, dass es eben auch in China richtig reingehauen hat. Das würde auch bei uns ein Renner werden, aber mal gucken, ob das jemals bei uns erscheint. Vielleicht, vielleicht nicht. Ein paar von Vorgängern sind ja erschienen, aber momentan ist halt immer so die große Frage, reichen die Kapazitäten, die die haben, reichen die Chips, die die haben, um eben genug zu produzieren, auch für andere Länder, weil das Teil könnte wirklich ein Kracher werden. Auch außerhalb Chinas. Ja, also da war noch eine andere Meldung. Ihr wisst ja, ich mag keine April-Scherze, gar nicht. Ja. Deswegen gucke ich immer ganz peinlich genau, dass sich hier nicht irgendein Artikel in die Netcasts einpflanzt, die eben, das eben April-Scherze waren. Das finde ich auch immer sehr, sehr schlimm an diesen Daten, dass man nie sicher sein kann, ob jetzt eine Meldung ein April-Scherz ist, ein Fake oder ob das stimmt. Ja, aber auf jeden Fall scheint diese Nachricht tatsächlich zu stimmen. Wobei da habe ich zuerst vermutet, nee, das ist bestimmt ein April-Scherz. Gibt es ja nicht. Aber es wurde jetzt auch noch lange nach dem 1. April verbreitet von diversen News-Seiten. Also entweder ist es einer der gelungensten April-Scherze oder es ist eben tatsächlich die bittere Wahrheit, nämlich dass jetzt Google rigoroser vorgeht gegen die Verwischung von Bezahlmethoden auf Android. Google hat ja seine eigene Bezahlplattform sozusagen, ja, oder Bezahldienst, sagen wir mal so. Und das ist das, was die App-Entwickler nutzen sollen. Bisher wurden einige Apps immer wieder auffällig. Aber Google hat nicht so viel gemacht, weil auch die Richtlinie nicht ganz klar war. Jetzt wurde schon im September 2020 eben angekündigt, dass solche Tricks, damit doch andere Bezahlsysteme verwendet werden können, nicht mehr akzeptiert werden. Das wurde jetzt nochmal verlängert auf den 1. April. Jetzt ist diese Frist vorbei und The Verge hat jetzt auch geschrieben, dass davon auch Audible betroffen ist. Also es war ein E-Book-Seller, ein großer, weiß jetzt gar nicht mehr. Ich glaube, bei uns ist der weniger bekannt. Ich gehe gerade mal auf The Verge. Barnes & Noble, genau. Barnes & Noble E-Books kann man keine mehr kaufen und jetzt wohl auch demnächst bei Audible nichts mehr einkaufen, weil die ihr eigenes Bezahlsystem verwendet haben und das nicht mehr legal ist laut den Bestimmungen von Google. Eigentlich finde ich das soweit auch okay. Ja, Google betreibt die Plattform, die Entwickler stellen diese Apps in die Plattform ein und damit akzeptieren sie auch entsprechend die Vorschriften, die auf dieser Plattform herrschen. So einfach ist es. Bei Android zumindest, denn jede Firma kann sagen, nö, damit bin ich nicht einverstanden. Ich biete die Apps zum Download an auf meiner Webseite und dann kann mich Google mal. Und genau das dürfen natürlich alle Firmen tun. Das darf Barnes & Noble tun, das darf Audible tun, dass man einfach auf den entsprechenden Webseiten, zum Beispiel eben auf Amazon, sich Audible herunterlädt, die App installiert und dann können die dort jeden Service nutzen, den die wollen. Ja, und ja. Dann ist es in der Verantwortung des Benutzers selbst, ob er sich irgendwelchen Zahlsystemen anschließen möchte oder nicht. Ja, bestenfalls ist es PayPal, das ist ja allgemein soweit okay. Ja. Oder es sind halt irgendwelche komische Bezahldienste, bei denen ich noch nicht mal einen Lolli kaufen würde für 1,50 €, weil ich dann Angst habe, dass das schwerwiegende Konsequenzen noch haben wird. Ja, und das ist nicht so einfach so dahergesagt. Also ich gucke als Kunde schon ganz genau mit, was ich bezahle. Also es gibt eigentlich nur zwei Bezahldienste, denen ich überhaupt vertraue. Und wenn eine Firma diese zwei Bezahldienste nicht anbietet, dann kaufe ich eben nicht bei der Firma. Ganz einfach. Ja. Und damit ist eigentlich, wäre das Thema dann abgeschlossen. Ja, aber das Problem ist, es kommt zu einer Zeit, wo ich eben gedacht habe, wow, kann das wirklich sein? Ist das nicht doch ein Aprilscherz? Ja, weil die Zeit ist echt ungünstig. Wo doch jetzt gerade Verfahren laufen gegen Apple, wegen genau diesem Problem, dass eben Apple darauf besteht, die eigenen Zahlsysteme zu benutzen. Jetzt führt quasi Google dieselbe Regel, die bei Apple unter Beschuss ist, ein. Ja, ich weiß. Bei Google ist es eben ein Vorteil, wie ich eben schon gesagt habe, durch das Sideloading von Apps, jede Firma kann die App auf ihrer eigenen Webseite anbieten. Ja, die könnten sogar einen eigenen Store machen und dort die Sachen anbieten, so wie sie auch ist. Zum Beispiel, es gibt F-Droid Store, ja, es gibt den Huawei, die Huawei App Gallery, und dort kann man überall eben auch kaufen. Ja, man muss nicht zum Play Store gehen, um eine App zu kaufen und die zu nutzen. Ja, ich weiß, es ist natürlich, das ist die Stelle, wo die meisten Leute hingehen, aber gerade bei so großen, da hält sich meine Trauer dann doch in Grenzen, wenn die nicht mehr im Play Store sind, weil die haben genug Marktmacht, um die Leute auch dazu zu bekommen, die App zu installieren, wenn sie nicht aus dem Play Store ist, ganz einfach. Ja, und Apple hat diese Möglichkeit nicht. Ich weiß nicht, ob ihr das alle wisst, aber bei Apple kann man keine Apps sideloaden. Also das heißt, es gibt nur die Möglichkeit, über den App Store zu installieren und fertig. Also mehr geht da nicht. Und wenn dann Apple sagt, die dürfen eben nur unser Zahlsystem benutzen, dann gibt es für die keine Möglichkeit zu sagen, dann müsste die App eben dort runterladen und könnte das auch ohne Zahlsystem. Geht nicht. Wobei bei manchen Diensten gibt es eben doch Möglichkeiten, das zu umgehen. Ich meine, manchmal muss man doch einfach nur ein bisschen nachdenken. Ja, so, ich sag mal Spotify zum Beispiel. Dann geht man einfach hin auf einen Webbrowser. Ja, ich meine, so wie ist das so richtig Computer noch, ne? So, ja, ne? Und geht auf die Webseite und schließt dort ein Abo ab. Ja, bezahlt das Abo mit den ihren Bezahlanbieter, ich denke PayPal geht da, ja, auf jeden Fall, PayPal, so. Und fertig. Dann habt ihr jetzt ein Konto. dann ladet ihr die Spotify-App und gebt dort eure Kontodaten ein. Und das war's. Und dann habt ihr das Abo abgeschlossen auf der Webseite von Spotify und habt aber die App installiert über den Play Store und fertig. Ja, so ist es. Also wisst ihr, man muss nicht immer um viele Ecken denken, aber manchmal empfiehlt es doch ein bisschen zumindest kurzzeitig nachzudenken, was man damit, wie man das eigentlich machen kann. Ja? Es geht halt darum, dass die Firmen offenbar verlangen, dass man eben aus der App, die man im Play Store gekauft hat, ein Abo abschließen kann, bei dem Google eben nicht mitverdient. Ja? Aber ich verstehe bei solchen Sachen nicht das Problem. Anders ist natürlich bei Apps, wo eben In-App-Purchases gemacht werden können. Das ist genau das Problem, was jetzt zum Beispiel Audible hat oder eben Barnes & Noble mit seinen E-Books. Denn wenn ihr In-App-Sachen kauft über das Bezahlsystem von Google dann oder von Apple, dann verdient die jeweilige Firma nochmal mit. Ja? Also ich glaube, es sind 30% oder für einige wenige Privilegierte sind es auch nur 15% offenbar. Ne? Und dann ist das so abgerechnet. Dafür bietet eben auch Google den Abrechnungsservice an. Ne? Und damit klappt das. Aber die Firmen sagen, nee, also das geht nicht. Wir können nicht für jede kleine oder für alles, was bei uns gekauft wird, in unserem Store, ja, zahlen wir doch nicht an Google ab. Das kann man sagen, ja, das ist ja logisch, das ist klar, ich gebe den Firmen recht. Oder man kann sagen, nö, dann, das ist ja nicht denen ihr Store, die Abrechnung erfolgt ja dann über Google, also ist es denen ihr Store und die verdienen das Geld. Ja, also. Wie auch immer man das dreht und wendet, das ist eben der Knackpunkt. Und das ist aber eben auch der Knackpunkt momentan in den USA, auch vor Gericht und in einigen anderen Ländern auch. Apple ist da sehr stark unter Druck momentan. Und in dieser Zeit macht Google so etwas. Ich hätte es lieber nochmal verlängert. Ich hätte lieber nochmal verlängert, bis sich das Thema ein bisschen beruhigt hat. Aber okay, vielleicht sagt auch Google, ja, jetzt wollen wir es wissen, wir machen das und dann warten wir auf die Klagen und dann wird sich zeigen, ob wir das machen können oder nicht. Wenn sie es nicht machen können, dann stellt sich die Frage, ob Google dann solche Apps überhaupt noch zulassen wird. Apps, die einen eigenen Store haben. Weil da war doch mal was. War das nicht sowieso schon mal verboten? Apps, die einen eigenen Store haben. Naja, aber lang, lang ist es ja vielleicht. Ne? Sowas wie mit einem Rabattgesetz. Es war mal verboten, dass Endkundenrabatte bekommen. Also wenn ihr in ein Geschäft gegangen seid und habt ihr nicht können mit dem Händler, mit dem Verkäufer feilschen, so, geht da nicht noch was ein Preis, vielleicht 20 Euro weniger, ich hab's dort und dort gesehen, das ist auch ein bisschen billiger. Das geht nicht, das ging nicht. Ja? Rabatte waren verboten, das durfte man nicht machen. Und dann ist das natürlich geändert worden, wie immer. Und jetzt ist es ja natürlich alles so viel besser. Ne? Der eine kriegt dasselbe Produkt 20% günstiger, nur weil er, was weiß ich, hier ein Verhandlungsgeschick hat oder was weiß ich, den richtigen Namen oder sonst irgendwas. Ich finde, das ist eigentlich ziemlich unfair, aber naja, so ist es halt. Ne? Dafür darf man jetzt rumschmarotzen, umso besser. Honor Flagship Tablets, das hat mich auch sehr überrascht, dass das jetzt auf einmal so auftaucht. Honor Flagship Tablet. Ja. Wobei, ist es so schnell? Nee, eigentlich nicht. Im Mai soll es erscheinen. Ja. Und so wie es aussieht, wird ein MediaTek da mehr als die 9000-Chip verwendet. Das wäre eine schöne Sache. Damit wäre ein stabiler Betrieb wohl auch genehmigt. High-End, schnell, Power. Ja, aber es ist von Honor momentan. Früher war das ja ein Garant dafür, dass es super billig und super gute Technik und Leistung bietet. Aber seit der Trennung von Huawei ist es eher so, dass jedes Mal, wenn das Wort Honor fällt, ich schon vierstellige Eurobeträge sehe. Und wenn ich dann noch höre, Flagship-Tablet, dann kann man froh sein, wenn das Teil noch dreistellig ist. Naja, mal gucken. Apropos, vorhin habe ich schon mal was gesagt von Xiaomi. Und Xiaomi scheint jetzt dasselbe Problem zu bekommen mit den verbauten Bratpfannen, sprich Snapdragon 8 Gen 1 Prozessor, wie auch bereits Samsung bekommen hat. Nämlich, die sind rausgeflogen bei Geekbench, weil auch Xiaomi hier beschuldigt wird, dass sie Benchmarks faked. Die haben bei Geekbench jetzt was ganz Interessantes gemacht. Und zwar haben die die normalen Benchmarks laufen lassen. Und dann haben sie dieses Benchmark-Programm nochmal laufen lassen. Allerdings gaben die diesem Benchmark-Programm einen neuen Namen, nämlich Fortnite. Mhm. Und also die haben das intern so geändert, dass das eben jetzt dieses Benchmark, die Benchmarking-App tatsächlich als Fortnite sich ausweist und eben nicht mehr als Geekbench. Und dann sind die Leistungen abgefallen, und zwar drastisch. 30% weniger Leistung bei Single-Core und 15% weniger Leistung im Multicore-Score. Das ist niederschmetternd. Und wenn ihr jetzt denkt, naja, das war vielleicht ja nur irgendwie versehen oder so, das ist bestimmt nicht. Nein, Xiaomi gibt es zu, ähnlich wie Samsung, und sagen knallhart, ja, also ich meine, die geben das jetzt zu, dass das tatsächlich so gemacht wird, ja, dass sie eben um die Betriebssicherheit, den Thermal Impact, der Energieverbrauch und die Geschwindigkeit, ja, zu optimieren, dass sie da dann eben entsprechend die Geräte drosseln. Per App. Und auch hier kriegt ihr dann eben ein Gerät, das nicht dem entspricht, was euch versprochen wird. Versprochen wurde, ganz klar. Also ihr habt hier ein limitiertes Gerät, ein eingeschränktes Gerät. Und das ist so nicht gesagt worden beim Kauf. Ja. Jetzt muss da müsste meiner Meinung nach, müsste da ein Aufkleber drauf, Achtung gedrosselt. Ja. Nur verminderte Leistung oder nicht die vollständige mögliche Leistung erreichbar. Warum eben auch hier wieder die Bratpfanne versaut den Usern? Das, eigentlich ist das eine riesige Schweinerei. Das muss ich ganz ehrlich mal sagen. Es sind jetzt schon mehrere Firmen, die, weil dieses Ding, diese Bratpfanne Snapdragon einfach zu heiß wird und eigentlich für den normalen Gebrauch gar nicht geeignet ist, ja, werden die Geräte heruntergedrosselt und dann haben die weniger Leistung als das Vorgängermodell, das Snapdragon 888. Also das ist ein Unding. Ein Unding. Ihr kauft euch einen Prozessor und bekommt dann nur die Leistung vom alten Ding, weil der Prozessor Schrott ist. Das muss ich ganz klar mal sagen. Ja, Entschuldigung, aber wenn jemand sowas auf den Markt bringt, ja, ein Prozessor, der die vorgesehene Leistung nicht halten kann wegen der Temperatur, oder weil dann die Hersteller Angst haben müssen, dass dann ihr Geräte kaputt gehen, weil das Ding so heiß wird in der Bratpfanne, dann ist der Prozessor meiner Meinung nach nicht geeignet für den Einsatz in High-End-Geräten. Dann ist das bei mir ein Prozessor, der maximal noch im Mid-Range-Bereich eingesetzt werden darf, eben heruntergetaktet, damit das Teil keine Gefahr ist für das Gerät. So. Es muss auch mal gesagt werden. Also ich finde es unmöglich, wie man das machen kann. Und deswegen erneuere ich hier auch nochmal ganz klar, kauft einen Prozessor von MediaTek. Die Dinger sind schneller. die werden euch nicht so heiß, deswegen können sie auch mit maximaler Leistung durchlaufen und die Dinger zersägen die Snapdragon 8 Gen 1 wie nix. Ja, die Dimensity 9000 Prozessoren beispielsweise, so sieht es aus. Und diese und wenn ihr mal ein Gerät dann seht, wo auf einmal ne, mit den Benchmarks ganz weit oben ist, dann ja, mit Wasserkühlung oder mit flüssigem Sauerstoff, ja, kann ich natürlich auch einen Prozessor so betreiben, dass er auch mit voller Leistung durchgeht, auch bei den schwierigsten Sachen, wie zum Beispiel eben im Benchmark. Ja. Und ansonsten empfehle ich auch immer wieder Benchmarks, 3-4 Benchmarks sofort hintereinander zu machen, um zu sehen, wie dann die thermische Auswirkungen sind. Und da werdet ihr feststellen, dass oftmals schon nach dem zweiten Benchmark die Werte drastisch abfallen. Ja. Und das ist dann auch ungefähr so der Punkt, wenn ihr dann spielt, ja, zum Beispiel ein Shooter mit vielen Frames pro Sekunde, ja, und dann auf einmal nach einer Zeit merkt ihr immer mehr Lags und das Ding wird ruckelig und ist überhaupt nicht mehr performant und dann ist es deswegen, weil der Prozessor massiv heruntergeschaltet hat, damit euch das Ding in der Hand nicht abfackelt. Ja, unglaublich. Also, Xiaomi ist ebenfalls überführt und die geben sogar noch zu. Unglaublich. Unfassbar. Okay, genug der Entrüstung. Mehr Themen habe ich diese Woche auch tatsächlich gar nicht. Ja? Und deswegen komme ich jetzt auch zur App der Woche. Auch das ist wieder eine App, wie ich auch letztes Mal schon gesagt habe, weil bei Android ja sehr viele, oder eigentlich fast alles, gibt es ja schon bei Android. Ja? Und von daher sind viele Sachen, viele Apps, die eben jetzt herauskommen, nur noch Sachen, die gibt's schon, aber werden halt anders gelöst. Ja, ist zwar nicht immer so das Optimale, was ich will auch. Ich will was Neues haben, aber manchmal, naja, wenn es schon fast alles gibt, dann kann es auch nichts mehr Neues geben. Das ist halt der Nachteil. Tja, ach, war das noch schön, als wir hier ein Android-Gerät hatten, haben es dann gefreut, dass es endlich, was weiß ich, dass endlich so eine App rauskommt mit Wallpaper Parallax Scrolling oder ja, oder dass jetzt die Turn-by-Turn-Navigation endlich funktioniert. Heutzutage, ich weiß nicht, wie viele Apps es gibt, die Turn-by-Turn-Navigation haben. Ja. Also früher hat man Google Apps gehabt, ja, heutzutage gibt es hunderte davon. Aber die App, die ich jedenfalls diesmal gefunden habe, ist sehr interessant, weil sie nicht nur die Funktion repliziert, die bei Google Pay vorhanden sind, sondern auch noch ein klein wenig mehr bietet. Jetzt werdet ihr sagen, ja, Moment mal, Google Pay? Nein, nicht ganz. Also man kann mit dieser App nicht bezahlen, jedenfalls nicht mit den herkömmlichen Karten. Es gibt zwar schon die Möglichkeit, aber das wäre wohl nur bei bestimmten Karten der Fall. Und zwar ist das Katima, ja, je nachdem, wie es sagen, was er sagen wird, das Kartenetui ist es jedenfalls. Kartenetui. Damit könnt ihr eure Punktekarten, Bonuskarten zum Beispiel einscannen und dann habt ihr alles auf dem Smartphone. Ja, das kann man auch mit Google Pay machen, ja, aber diese App ist halt sichergestellt, das ist nur offline, die Sachen bleiben nur bei euch, es wird nichts irgendwie in die Welt geschickt und ihr habt die Kontrolle auf eurem lokalen Gerät. Also sicherheitstechnisch sicher ganz interessant. Was könnte es sein? Ihr könnt ja zum Beispiel diese Payback-Apps, Payback-Karten, ja, die kann man zum Beispiel abscannen und dann sind die im Gerät drin eben, dann könnt ihr an der Kasse, reicht es, wenn ihr nur noch diesen Code vorzeigt, diesen EAN-Code, der da generiert wird auf dem Bildschirm, abgescannt und ja, habe ich bei Google Pay, mache ich das auch regelmäßig, da habe ich auch, zwar jetzt keine Payback, aber andere Kundenkarten und auch die lassen sich da wunderbar einscannen. Das geht aber halt auch ohne Google und es gibt auch Karten, mit denen ihr könnt ihr bezahlen. durch Abscannen. Also da gibt es zum Beispiel, glaube ich, die IKEA-Bezahlkarte, genau. Und auch mit der könnt ihr dann durch Abscannen das einfach machen. Ja. Und das Interessante daran hier ist, ihr könnt auch Karten einfügen, die ihr manuell eingibt, also eine manuelle Codeeingabe. Das ist zum Beispiel gerade bei Karten der Fall, die selbst nicht abgescannt werden können, ja, aus was für einem Grund auch immer, aber die trotzdem an dem Terminal beispielsweise mit einem Scanner arbeiten. Das gibt es tatsächlich. Es gibt Karten, die haben noch einen alten Magnetstreifen, ja, aber vorne steht eine Nummer drauf, ja, eure Kartennummer. Wenn ihr diese Kartennummer eingebt, erscheint die als EAN auf eurem Bildschirm. Dieses EAN wiederum kann an einer Kasse abgescannt werden mit diesem normalen Scanner. Da muss es nicht durchgezogen werden, für den Magnetstreifen zu lesen, sondern abgescannt werden und es funktioniert ebenfalls. Sehr interessant. Deswegen kann man hier seine Brieftasche quasi elektronisch gestalten. Ja. Bezahlkarten sind natürlich, außer es sind eben spezielle Karten, wie schon gesagt, ja, normal nicht drin, also keine Visa-Karten oder so und auch nicht eure EC-Karte, das geht natürlich nicht. Aber wie gesagt, diese Loyalty-Cards und Vouchers und alles Mögliche und auch selbst Eigendinger, es müssen ja nicht immer nur diese Karten sein, da könnte auch zum Beispiel euer Türöffnercode drin sein, ja, ein Scanner an der Tür, ne? Und hier könnt ihr dann diesen Code vom Handy dran halten. Nicht so sehr zu empfehlen, aber ne, das würde man lieber per NFC machen, aber trotzdem wäre möglich. Es erstellt übrigens keine QR-Codes, sondern nur EAN-Codes. Das auch nochmal da deutlich zu sagen, also die herkömmlichen Barcodes, aber keine QR-Codes. Dennoch ziemlich gut und umfangreich zu nutzen, funktioniert wie gesagt mit fast allen Loyalty-Cards und so Sachen wie eben Payback und Co. Und natürlich auch so Gutscheine kann man auch wunderbar einscannen damit. Ja. Und alle natürlich auch verwalten in verschiedenen Rubriken, ja, einteilen. Wenn ihr sehr viele habt, dann kann man das alles machen. Also, Katima gibt es auf F-Droid in dem kostenlosen Open Free Source, Open Software und Free Store, genau. Und auch bei Google Play, wenn ihr sagt, ach was, ja, brauchen wir nicht. Egal, Google Play, zack, gibt's auch dort Katima, das Kartenetui. Silvia Fanos. Interessanter Name, ja. Gut. Damit sind wir am Ende für diese Woche vom Uncast. Wie immer findet ihr die Links und weitere Informationen zu den genannten Themen in den Shownotes. Und die wiederum findet ihr in eurem Podcast-Player. Irgendwo müssen die sein zum Aufklappen, draufklicken oder sonst irgendwas. Und dort könnt ihr dann weiterkommen zu den verlinkten Artikeln. Danke, dass ihr zugehört habt. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.